Bakbongju, Vorsitzender des Ministerkabinetts der DEVJK, besuchte den Hafen Hungnam. Beim Rundgang durch verschiedene Orte des Hafens ermutigte er die hiesigen Arbeiter und die Bevölkerung in der Stadt Hamhung. Auf einer Beratung vor Ort wurden die Fragen darüber besprochen, den Transport der Materialien für den Wiederaufbau der Katastrophengebiete im Norden mit Frachtschiffen zu verbessern. Dann besichtigt er das Vereinigte Vinylenwerk Aktofebra, das Vereinigte Düngemittelwerk Hungnam, das Vereinigte Maschinenwerk Ryongsong und die Elektrodenfabrik Hungnam und ergriff die praktischen Maßnahmen dafür, die Vinylenproduktion zu normalisieren, die Materialien für die Reparatur der Anlagen und die Ersatzteile rechtzeitig zu versorgen und die Elektrodequalität zu erhöhen.